roten Rosen zum Zeichen meiner Liebe. Sie sollen zärtlich sagen, hab mich lieb. Denk doch der süßen Stunden, da wir uns eingefunden und du mich heimlich gefragt, was du mich lieb. Trüb ist das Leben, bleibt allein man und einsam, lass drum gemeinsam und durchwandern die Welt. Nimm diese roten Rosen zum Zeichen meiner Liebe. Und wenn du lächeln sie nimmst, dann weiß ich, du hast mich lieb.